Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Hiermit möchten wir inshallah ta'ala eine neue Reihe beginnen, die ihr inshallah ta'ala oder von der ihr inshallah ta'ala profitieren könnt. Und zwar Begrifflichkeiten im Islam zu erklären. Was bedeuten verschiedene Begriffe im Islam? Und wenn wir im Islam Begriffe erklären, dann tun wir das immer auf zwei Schienen oder auf folgende Art. Indem wir an erster Stelle die sprachliche Bedeutung von dieser Sache wiedergeben und an zweiter Stelle die terminologische, die fachspezifische Bedeutung sozusagen von diesem Wort wiedergeben, was es bedeutet. Und meistens hängen diese Sachen zusammen, deswegen erwähnt man die sprachliche und dann die terminologische Begrifflichkeit bezüglich dessen. Und heute werden wir inshallah ta'ala mit dem Begriff Islam beginnen. Was bedeutet eigentlich Islam? Islam, meine lieben Geschwister, kommt vom Wort Aslama. Oder vom Hauptstammwort Salima. Ja, Salima, Aslama oder Istaslama. Und diese Sache bedeutet, sagen die Sprachwissenschaftler, also in der sprachlichen Kategorie bedeutet das, sich ergeben, sich fügen, kapitulieren oder gehorsam sein und so weiter. In diese Richtung bedeutet das Ganze sprachlich. Das heißt, sprachlich gesehen bedeutet Islam, sich fügen, Gehorsamkeit oder Gehorsam sein, sich unterwerfen oder sich ergeben, haben wir gesagt, sich ergeben, kapitulieren, das sind die Sachen, die man auch in den Duden findet, wenn man in die Worte zurückkehrt zu Salima, Aslama, Istaslama. Kommen wir nun zur fachspezifischen Bedeutung. Hier unterteilt sich das Ganze auch in zwei. Erstens das Wort vom kosmischen Islam her und das zweite vom gesetzlichen Islam her. Was bedeutet das? Erstens zum kosmischen Islam sagen die Gelehrten: Istislamu jami'il khala'iqi li awamirillahi ta'ala al-kawniyya al-qadariyya. Das bedeutet, dass sich Fügen der gesamten Schöpfung, den Anweisungen Allahs, die er vorgeschrieben hat, so ungefähr, die er vorbestimmt hat. Das bedeutet, alle Menschen sind eigentlich in bestimmten Dingen Diener oder zu Allah subhanahu wa ta'ala fügen sich Allah subhanahu wa ta'alas Anweisungen, ob sie wollen oder nicht. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَهُ أَسْلَمَ, und hier ist das Wort, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ja, ihm fügt sich, was im Himmel und der Erde ist. Und das ist mit diesen kosmischen Sachen gemeint. Wie zum Beispiel, du musst schlafen, du musst essen, du musst trinken, du musst bestimmte Sachen tun, wo du nicht entgehen kannst. Darunter fallen auch natürlich Sachen, die du keinen Einfluss hast. Die Sachen, die passieren, Krankheiten, Unheil, Unglücke, Erdbeben und so weiter. Also darunter fallen kosmische Angelegenheiten, wo wir Menschen keine Wahl haben. Das müssen wir sozusagen machen, so wurden wir erschaffen. Wir müssen schlafen, wir müssen trinken, wir müssen bestimmte Sachen machen, ob wir sie wollen oder nicht. Das ist gemeint mit kosmischer Islam, beziehungsweise von der Definition her. Das heißt, jeder fügt sich Allah subhanahu wa ta'ala in bestimmten Dingen, ob er will oder nicht. Aber das ist natürlich nicht mit unserem Islam von der Religion her gemeint. Der zweite Punkt ist der gesetzliche Islam, von der begriffslichen Definition her. Und dieser definieren die Gelehrten mit Al-Istislamu wal-Inqiyadu li-Awamirillahi ta'ala al-Shar'iyya. Das heißt, dass sich ergeben, dass sich fügen zu den Anweisungen Allahs, die gesetzlich sind sozusagen, zu den gesetzlichen Anweisungen. Und diese Sache teilt sich auch in zwei. Diese Sache teilt sich auch in zwei. Und zwar erstens in allgemeiner Islam. Allgemeiner Islam bedeutet, wir glauben daran, wir Muslime, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat zu allen Menschen Propheten entsandt mit der einen und derselben Botschaft. Und das ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie dazu aufrufen, Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten und die Anbetung falscher Götter zu unterlassen. So sinngemäß übersetzt, dass man sagt, die Kernbotschaft vom Islam wurde allen Propheten gegeben und sie haben alle das ihren Völkern mitgeteilt. Und das ist der allgemeine Islam. Das gehört alles unter Begrifflichkeit, subhanahu al-Malik. Und inshallah ta'ala habt ihr viel Nutzen davon. Das heißt, wir haben unter gesetzlichen Islam die erste Kategorie, der allgemeine Islam, und das bedeutet, dass das betrifft alle Propheten, die gekommen sind, dass sie alle mit derselben Botschaft gekommen sind, und das ist eben der Tawhid, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet und die Anbetung falscher Götter unterlässt. Und der zweite Punkt ist der spezielle Islam, und damit ist unser Islam, unser heutiger Islam gemeint. Das heißt, die letzte Offenbarung Gottes, der Koran, mit dem letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die zu allen Menschen gesandt wurde. Denn die Propheten vorher wurden zu bestimmten Völkern gesandt, aber unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde zu allen Menschen, zu Jinn, entsandt. Und das ist der spezielle Islam gemeint. So wie es auch in den Hadith kommt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah und so weiter, wo dann Salah und Gebet und Fasten, Hajj aufzählt, die fünf Säulen vom Islam eben. Aber er sagte al-Islamu an tashhada, also der Islam ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, dass du betest, fastest, die Zakat entrichtest und die Hajj machst. Das ist Islam. Das macht dich zu einem Muslim. Wobei man natürlich sagen muss, um Muslim zu werden, brauchst du nichts anderes außer die Shahada, das Glaubensbezeugnis, dass du sagst, La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. Also, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein letzter Diener und Gesandter ist. Wenn man das macht, dann ist man Muslim natürlich. Aber um seinen Islam sozusagen zu vervollständigen, sind diese fünf Säulen. Und das ist eben der Beweis, was mit spezieller Islam gemeint ist, das sind diese fünf Sachen. Das ist unser Islam, dass wir bezeugen und dass wir diese Taten, dass wir beten, fasten, Zakat und so weiter. Damit ist, das ist der spezielle Islam gemeint. Das gehört zur Begrifflichkeit, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und euch den Islam als Religion auserwählt. Er erwähnt das speziell, den Islam als Religion für euch auserwählt. Und das ist speziell. Und diese Sache gibt es hauptsächlich nur in unseren Büchern. Nur im Koran ist diese Sache erwähnt, dass eine Religion wirklich namentlich so genannt wurde. Im Gegensatz zu anderen Religionen wurde es bei uns in unserem Koran, in unserem heiligen Buch sozusagen erwähnt, dass der Islam unsere Religion ist. Und das ist mit Islam gemeint. Wir haben jetzt gelernt, Alhamdulillah, was bedeutet Islam sprachlich? Und dass sich der Islam in zwei Kategorien aufteilt, kosmisch und gesetzlich. Wir haben das Kosmische erklärt und wir haben gesagt, gesetzlich teilt es sich nochmal in zwei, in allgemein und speziell. Und beides haben wir erklärt und inshallah ta'ala habt ihr einen Profit davon. Barakallahu fikum. Ich würde mich freuen über Kommentare, wie ihr das gefunden habt, ob wir weiterhin so Begrifflichkeiten erklären sollten. Und inshallah ta'ala werden auch noch weitere Folgen, damit ihr davon lernen könnt. Barakallahu fikum. Lasst noch ein Abo da. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.